Ich lass dich nicht gehen und ich weiß nicht was, ich weiß nicht, weiß ich tu mir grad weh. Doch ich hab dich, unter meiner Haut, ich will hab dich, unter meiner Haut, ganz egal wie lang's brennt, ganz egal was jetzt noch, vielleicht sind wir irgendwann, ich hab keine Kette Disco-Songs.